Alright. I think I'm going to stand up so that I can see all of your faces. First of all, I want to thank all of you for being here and for welcoming me to Germany. Er möchte gerne im Stehen reden, damit er euch alle gut sehen kann. Und als erstes bedankt er sich, dass er hier bei uns in Deutschland zu euch reden kann. There are three reasons why I really love Germany. Es gibt drei Gründe, warum er Deutschland liebt. The first is I'm a physicist by training, and a lot of great physicists came out of Germany. Der erste ist, dass er Physiker ist und es eine Menge weltbekannter Physiker gibt, die aus Deutschland kommen. The second is that my youngest uncle studied at Leipzig University. And when I was young, he used to always show us rocks from the Berlin Wall after it had been destroyed. Der zweite Grund ist, dass sein jüngster Onkel in Leipzig studiert hat. Und als er jung war, hat ihm dieser Onkel immer die Steine aus der zerstörten Berliner Mauer gezeigt. And the third reason is that there are a lot of excellent videos on YouTube of the Berlin Wall being destroyed that I think we'll find useful when we bring down the annexation wall in Palestine. Der dritte Grund ist, dass es im Internet viele Videos gibt davon, wie die Berliner Mauer abgerissen wurde, und das wird für Sie sehr hilfreich sein, wenn Sie das letztendlich mit Ihrer Mauer schaffen. Now, the question I'm going to tackle today is the question of collective action. How do you bring hundreds of thousands, if not millions of people, to the street to bring down an oppressive regime? How is that done? Die Frage, der sich heute widmen möchte, ist die Frage, wie schafft man eine Massenbewegung, wie schafft man es, dass man Hunderttausende von Menschen auf die Straßen kriegt, um ein repressives Regime zum Stürzen zu bringen? Particularly, has that been tried in the Palestinian context? Und wurde das in Palästina versucht? And will it be tried again? Und wird es nochmal versucht werden? Now, the reason this is important is the following. Imagine you are dealing with an oppressive regime. This oppressive regime maintains power through, in all cases, by analysis, four means. Stellt euch vor, ihr müsst unter einem repressiven Regime leben, das mit allen Mitteln die Kontrolle behält. Force or coercion, the ability to literally force people to do something or else they will suffer physically. Gewalt, mit der sie Leute zwingt, das zu tun, was sie wollen, oder sie müssen eben die Konsequenzen erleiden. Compensational, in the sense that for yielding to your authority, you compensate them with money or with other goods. Dann Kompensation, also dass man, wenn man dem Regime treu folgt, eben bestimmte Vorteile oder auch Waren erhält. The third is legitimacy or authority, which is the sense that a body is in power because there is agreement by a group of people that they will yield to this power for the better of society or for ideological reasons. Und dann Legitimität und Autorität, das Gefühl in der Bevölkerung, dass diese Institutionen Legitimität und Autorität genießen und auch einen Rückhalt in der Bevölkerung haben, zum Beispiel aus ideologischen Gründen. And the third is connected to all of them, but I like to separate it, which is resources. The ability to control access to resources for a society. Und schließlich, und das ist mit den vorherigen verbunden, aber er möchte es gerne nochmal extra benennen, sind es Ressourcen, also die Kontrolle über Ressourcen und die Verteilung von Ressourcen. Now, Israel in one form or another uses these mechanisms, coercion, and to some sense compensation, and other means to maintain control over the Palestinian population. What we have in the West Bank as Dr. Hilge articulated, is a system in which Israel holds the power over the most important of the aspects of life of the Palestinian people. For example, Israel has a legal mechanism, a military order, that says that if someone organizes or participates in a protest with more than 10 people, that person is in violation of Military Order 101 and can be arrested and taken to a military court and put in prison. And it can enforce that through the military power and military control it has over the West Bank. Israel benutzt in der einen oder anderen Form alle diese benannten Mechanismen. Israel hat ein System von Militärrecht, in dem es zum Beispiel berechtigt ist zu sagen, jeder, der an einer Demonstration von mehr als 10 Leuten teilnimmt, kann nach dem Militärorder, Militärbefehl 101 festgenommen werden und verurteilt werden, weil er eben gegen Militärrecht verstößt. So, now let me ask you a question. You're living under a regime, an oppressive regime, that controls your economy, that controls your territory and your freedom of movement throughout it, that controls who is free in terms of whether the person is in prison or not, that controls your access to natural resources, water, and you are suffering from de-development. How do you bring an end to this oppressive regime? Give me methods. Anyone who has an idea, raise your hand. After the translation, of course. Also frage ich euch, stellt euch vor, ihr lebt unter einem repressiven Regime, das die Kontrolle über alle Aspekte des Lebens hat, dass die Wirtschaft unter Kontrolle hat, dass die Bewegung der Menschen unter Kontrolle hat, dass den Zugang zu natürlichen Ressourcen unter Kontrolle hat. Was könnt ihr tun, um euch, um dieses Regime loszuwerden? Habt ihr Vorschläge? Falls ja, melden bitte. Any ideas? Popular struggle. That's one idea. Any other ideas? So popular struggle is it's a very good idea, and it is the idea that I will focus on. Volkswiderstand oder ja, Massenwiderstand ist eine sehr gute Idee und das wird auch die Idee sein, auf die er sich jetzt konzentrieren wird. But there are actually, you missed three other options in which a group of people can bring down an oppressive regime. Es gibt aber noch drei weitere Optionen, in denen man repressive Regime loswerden kann. And here I recommend reading a book by Foran, who speaks about different forms of revolution and different forms of changing societal structures and political systems. Und er möchte ein Buch von Foran. Foran empfehlen, indem er darüber schreibt, in welchen verschiedenen Formen man den Widerstand gegen repressive Regime organisieren kann. And of course, all these methods depend on breaking down the structures of power that exist. Whether they be economic power, whether it be coercive power, all these methods focus. If you want the system to lose control over you, to not have power over you, then you need to weaken it. Und alle diese verschiedenen Methoden setzen dabei an, die Strukturen des Systems zu schwächen, sei es jetzt die wirtschaftliche Macht, sei es gewaltsame Macht, also die Polizeistrukturen und so weiter, und eben diese Strukturen zu schwächen. The first way that has been done historically, and it's, I'm not surprised no one mentioned it, but it's through military action, whether it be direct organized military force or through guerrilla warfare. Die erste Möglichkeit ist militärisch, sei es durch direkte militärische Gewalt oder durch Guerillakampf. The second way is allying with another more powerful actor, another international actor. So for example, building an alliance with a country that's stronger than the country or than the regime that has power over you and bringing them in to change. power structure within your country. And this has also often been used. Die zweite Möglichkeit ist die der Allianz mit äußeren Kräften, also zum Beispiel einem anderen Land, das stärker ist als das Land, in dem man selbst lebt, und dieses Land zu involvieren in die internen Machtkämpfe. The third method that's kind of put alone by itself, but it has never succeeded alone, is changing the internal discourse of a regime. And what this means is the introduction of new ideas that make those in power essentially change their ways. So, for example, it would be in the format of getting the elite in a society, for example, let's say the king and his men, to stop believing in dictatorship and begin believing in democracy and human rights. And this, in some cases, this has happened naturally through regime change. For example, you get a prince that when his father dies, he is much more open and therefore he changes the country. But this rarely happens alone. It happens within economic and other structural contexts. Die dritte Methode, die er nennt, obwohl sie nicht historisch nicht funktioniert hat oder nicht oft bisher, ist, den internen Diskurs des bestehenden Regimes zu verändern, also neue Ideen in der Machtelite einzubringen und darüber ein Umdenken zu erzeugen. Historisch hat es vielleicht manchmal durch natürliche Machtwechsel, also wenn zum Beispiel der König stirbt und dann ein liberaler Sohn an die Macht kommt, funktioniert. And the last example is broad collective action. People slowly begin to refuse, number one, the system and oppression imposed on them, and they secondly begin to disrupt the system. Und die letzte Methode ist, wie gesagt, die breite kollektive Bewegung der Bevölkerung, dass Menschen anfangen, das System abzulehnen und es dann auch zu behindern und gegen es vorzugehen. And my question to you here is, how many of you have participated in acts of collective action? How many of you participated in large protests? How many of you were there when the Berlin Wall fell? Can you raise your hand if you've ever experienced collective action? Ich möchte euch fragen, wie viele von euch an kollektiven Aktionen, politischen Protesten teilgenommen haben, an großen Demonstrationen oder zum Beispiel da waren, als die Berliner Mauer gefallen ist. Now, remember with me, and I'm going to ask you here to kind of take my orders for a little bit, but you'll see why. And I don't mean it in a totalitarian sense. Yep. But if you can close your eyes and imagine the moment or the process that led you to participate in an act of collective action. What did it take for you to get there? Er möchte euch bitten, eure Augen zu schließen und euch kurz zu überlegen, was war es, was euch dazu gebracht hat, an so einem kollektiven Widerstand teilzunehmen. So keep that moment in your head. And the positive thing is that most of you thinking about that smiled thinking about that moment. You could see it on your faces that just thinking of the moment that you decided to act as a collective brought back a certain set of happiness to you. Ja, er bittet euch, diesen Moment in eurem Kopf zu behalten, und er hat euch angeguckt und gesehen, dass die meisten von euch, als sie an diesen Moment gedacht haben, gelächelt haben. Und das, denkt er, ist ein gutes Zeichen, dass ihr sozusagen, dass es eine positive Erinnerung für euch ist, dieser Moment, in dem ihr euch entschieden habt, kollektiv zu handeln. And so I'm going to ask you to join me in a protest right now. Und er möchte euch bitten, jetzt an einem Protest mit ihm teilzunehmen. No, I'm just kidding. You guys can say. I saw the excitement in the room when I mentioned that. But so the essence of collective action is that in Palestine, of all the methods available to achieve political change, to result in an end of the occupation, of the colonial regime that Israel imposes on the Palestinian people. One of the means that was most tested, but not well, and we'll get to that, but also that has the most potential based on objective standards, not ideological standards, to result in long-term effective change is collective action, broad-based collective action. Und er ist überzeugt, dass die Methode, die in Palästina bisher am meisten verwendet wurde, wenn auch bisher vielleicht nicht erfolgreich, die aber trotzdem auch das größte Potenzial hat, wirklich langfristig entsprechende Änderungen hervorzubringen, eben kollektives Handeln ist und Massenaktionen sind. And to slowly bring you in into the analysis of collective action, I'm going to tell you a story. And where we're going to go from here is I'm going to tell you a story, a personal story that relates to my experience. I'm going to build up into how that led to collective action on my part and the part of others. And then I'm going to move to the theory of collective action, what people have been studying collective action for the last 4 decades, and just trying to understand what leads to groups forming and coalescing and so forth. And after I discuss the theory, I'm going to give you examples of where the Palestinian people utilized collective action and why it failed. And I'm going to end by giving you a view of what's happening today on the ground in Palestine and why I think that is going to lead to another upsurge based on theoretical analysis of collective action in Palestine. But if it repeats the mistakes that were made in the past, it's going to fail. Er möchte damit anfangen, euch eine persönliche Geschichte von sich zu erzählen, was ihn dazu bewegt hat, sich an kollektiven Aktionen zu beteiligen. Dann möchte er euch ein wenig erzählen über die theoretische Arbeit, die in den letzten 4 Jahren zu diesen Massenbewegungen gemacht wurde. Und dann möchte er damit schließen, euch zu berichten, wie im Moment die Situation ist in Palästina, was es dort an Aktivitäten gibt und inwiefern das vielversprechend ist. Und welche Fehler gemacht wurden, die hoffentlich vermieden werden können jetzt. So, in 2003, when I was approximately 14, 13 years old, where there was a curfew. Israel came in and there was an incursion into Ramallah. Israeli tanks drove into Ramallah at the time. And what the curfew means is that no one was allowed to leave their houses. And if they did, then they could be shot. Im Jahr 2003, als er ungefähr 13, 14 Jahre alt war, hat Israel in Ramallah während einer Invasion eine Ausgangssperre verhängt. Das heißt, die Leute durften ihre Häuser nicht verlassen und wenn sie es trotzdem getan haben, dann liefen sie eben Gefahr, dass auf sie geschossen wird. And at some point my father was traveling and couldn't return to Palestine. And at some point in the house, we needed bread. Sein Vater war zu der Zeit gerade nicht in Palästina und konnte nicht zurückkehren. Und es gab dann die Situation, dass sie irgendwann eben Brot im Haus brauchten. And so my mother decided to go out and get bread. And she asked me to keep a lookout to ensure that if any tanks or Israeli military vehicles came into our neighborhood, the bakery was about 2 kilometers away from our house, that I would shout out to her so she could hide or enter into a home and get away. And she left the house with a few other women. Also hat seine Mutter entschlossen, dass sie Brot besorgen wird. Die Bäckerei war etwa 2 Kilometer von seinem Haus entfernt und die Mutter hat ihn gebeten, Ausschau zu halten, damit er sie und andere Frauen, mit denen sie zusammengegangen ist, warnen kann, falls jetzt die israelischen Panzer kommen, damit sie sich dann verstecken kann oder in ein anderes Haus gehen kann. And as she was walking with a list of other women, when she was halfway to the bakery, an Israeli tank came out of from behind the building that I hadn't noticed and began firing at them. Und als sie mit diesen anderen Frauen auf halber Strecke zur Bäckerei war, kam aus einer Seitenstraße, die er nicht hatte einsehen können, ein Panzer und hat das Feuer auf sie eröffnet. And consequently, my mother and other women around her began running and fell from behind what you would call a brick wall. And from my perspective, it appeared as if she was shot. Die Frauen sind dann weggerannt, um sich hinter einer Mauer zu verstecken, aber von dort, wo er stand, sah es aus, als ob sie getroffen worden wäre. And I'm sure you can all imagine the effects on a young teenager. Imagine yourself as a child, believing that you were given the responsibility to protect your mother and having her being killed in front of your eyes. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was es für einen Teenager heißt, die Verantwortung zu haben, die eigene Mutter zu beschützen und dann zu sehen, wie sie vor euren Augen getötet wird. Now, fortunately, my mother had fallen and she wasn't shot, and later she got up and got home and she was safe, but someone else was injured. Glücklicherweise hat er sich geirrt und seine Mutter ist nur gestürzt und ist nicht getroffen worden, aber eine der anderen Frauen wurde tatsächlich verletzt. Now, such an experience triggers often in people, in all types of people, a list of psychological reactions. And the first of these reactions, when they have a traumatic experience that results from something that if they believe they have control of it, the first option is that they seek a body or a party or whatever you call it that's more powerful than them, that they can join because they believe it will offer them some form of protection. Und es gibt eine ganze Reihe von typischen Reaktionen auf solche Art traumatische Ereignisse. Eine Form der Reaktion ist es zum Beispiel, dass sich die Opfer so einer Situation eine Organisation oder jemanden suchen, der als stärker und größer wahrgenommen wird, um darüber eben zu versuchen, Kontrolle über die Situation zu erlangen. The second option, what scholars call dissident entrepreneurship, is that an individual seeks to start a body that would provide him with protection and would seek to change the public order. Dissident entrepreneur? Dissident, like opposition. Ein Dissidentenunternehmer. Die zweite Version ist, wird Dissident Interpreteur, also dissidenter Unternehmer genannt, wo sich ein Individuum, eine zweite Person sucht, die sie eben als stärker und als Schutz wahrnimmt. Nee, nicht so. Das also in Dissidentenunternehmer hieße, dass man selber als Individuum etwas organisiert, eine größere Gruppe organisiert, mit der man dann diese Aktion unternimmt und Schutz bietet in so einer Situation. And the third option is that the person withdraws, becomes depressed, becomes psychologically fearful. And the fourth option is that the person takes action, but takes action alone. Doesn't seek to organize people around them. Die dritte Variante ist, dass jemand sich in sich selbst zurückzieht und depressiv wird. Und die vierte Möglichkeit ist, dass die Person alleine aktiv wird, aber nicht versucht, sich gemeinsam zu organisieren. And these kind of psychological frameworks for personal action can be seen in a bunch of different academics that have been researching this for a long time, such as Forsyth, Lisbach, and I'm not going to name the academics and get too into the academic part, because I think for this discussion it's just important to get to Palestine and see these dynamics. Also es gibt verschiedene Akademiker, die sich sehr mit diesem Thema und den verschiedenen möglichen Reaktionen beschäftigt haben, aber er möchte lieber dazu kommen, wie das in Palästina konkret aussieht. So what was my reaction to that framework? One of the things, the first thing I did was filling black bags and boxes with rocks and wires and going out early in the morning on my bicycle to throw these black bags and wires and so forth at the streets that were entrances into our neighborhood. And the reason that was done was essentially so that when Israeli tanks were coming into the neighborhood, they would think that those bags and boxes are explosives. They would stop. It would give people at least 15 minutes to get back home. Seine erste Reaktion war, schwarze Taschen mit Steinen und Drähten zu füllen und diese an bestimmten Straßen zu verteilen früh am Morgen. Und der Sinn dieser Sache war, dass dann die Besatzung der Panzer, wenn sie kommen, denken, das könnten Bomben sein und dann stoppen, um da sich vorsichtig zu nähern, was wiederum den Palästinensern dann einigen Vorsprung, einige Zeit gibt, um sich in Sicherheit zu bringen. Now, a lot of youth, a lot of the young people in our neighborhood began doing similar acts. Everyone in their own way, of course. Some people joined the ambulance, and as kind of ambulance workers, they would also distribute food to people's houses. Different groups of people, and usually it was with groups of friends, people who already knew each other, had a close-knit network to begin with, decided on different means in which they could take action. Und viele der Jugendlichen in seiner Gegend haben ganz ähnliche Dinge unternommen, zum Beispiel auch sich den medizinischen Freiwilligen, die Erste-Hilfe-Teams bilden, anzuschließen. Und oft war es so, dass Leute das in ihren eigenen kleinen Netzwerken, also Freunde und Familienangehörige gemacht haben, die bereits bestanden. Now, when I look back at that time, I think how useful it would have been if those different groups that were created came together to do something as a joint larger group. But that didn't happen. And that actually reflects a lot of what we see in reality, in the sense that one researcher named Charles Tilley found that about 96%, he studied Europe from the 1700s up to the 1950s. And he found out that the vast majority of these small groups were bubbles. They reach a certain level, they fulfill a certain need, and then they disappear. Und wenn ihr jetzt zurückkommt, guckt, dann denkt ihr, wie nützlich es gewesen wäre, wenn all diese kleinen, sehr lokalen Gruppen sich zusammengeschlossen hätten, vernetzt hätten und eine größere gemeinsame Strategie oder Aktion entwickelt hätten. Aber das ist eben nicht passiert. Und das scheint auch ganz allgemein ein weit verbreitetes Phänomen zu sein. Also wie zum Beispiel der Theoretiker Charles Tilley, der dergleichen Bewegungen untersucht hat, in Europa vom 17. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre festgestellt hat. Also dass es diese kleinen Gruppen eben ihre Funktion haben für einen bestimmten Zeitraum und sich dann aber wieder auflösen, ohne dass sich etwas Größeres daraus entwickelt hat. And many of you probably participated in similar groups that existed, did certain acts and eventually disappeared. Who has participated or been part of such a group? A body of maybe 5, 6, 7 people who worked on something and then it disappeared and it's not in existence. Raise your hand. Und er nimmt an, dass viele von euch wahrscheinlich euch in sich in ähnlichen Gruppen organisiert haben oder aktiv gewesen sind, die eben entstehen mit ein paar Leuten zu einem bestimmten Thema eine Zeit lang arbeiten und sich dann wieder auflösen. In some cases, groups that are in existence at these certain periods, these junctures, began to increase in number. So at that age, I joined a summer camp that was run by a summer camp and a soccer team that was run by Hamas. And they were in our neighborhood. They were based out of the camp. I was 13. They gave us chocolate after the soccer game. We had to read the Quran during the process, but essentially it was a way of organizing people. But I didn't stay with that group. not out of even personal choice, just out of how things develop. Other of my friends were part of that. Es gab einen Punkt, wo das für ihn so ein bisschen organisierter und größer wurde. Das handelte sich dabei um ein Sommerlager der Hamas in seiner Gegend, wo die eben Jugendliche zusammengebracht haben, Fußball gespielt haben, ihnen Schokolade gegeben haben, zwischendrin Koran gelesen haben. Das war also eine Form, sozusagen da mehr zu organisieren, aber es hat sich für ihn persönlich nicht so entwickelt, dass er dabei geblieben wäre. And that community, number one, was larger than the small other communities that had formed in my neighborhood. And secondly, that community was very socially conscious in the sense that they would ask us, for example, how's your family doing? Do they need support in terms of financial support? They would, in many cases, do house visits. They spoke about and gave training such as using the computer and so forth. And so it wasn't simply a collective group that came to do a public good and that was risk averse, such as the young groups that were created. There was also public good coming from being part of that group. Und also diese Organisation war nicht nur größer als das, was er vorher eben in diesen kleinen Gruppen gemacht hatte, sondern die waren auch sozial sehr bewusst. Also sie haben die Chance genutzt, die Jugendlichen zu fragen, wie es in ihren Familien aussieht, was sie brauchen, wo da Bedürfnisse sind, haben Familien auch besucht, um sie eventuell finanziell oder anders zu unterstützen. Und das war also eine Strategie, sozusagen mehr zu organisieren und auf verschiedenen Ebenen da auch einzugreifen. And similarly, Fateh had another summer camp in the neighborhood that was less socially conscious, but it was more popular to be part of it. And they had more fun, and it was a very nationalistic community that was closer to people's heart. Fatah hatte in derselben Zeit auch ein Sommerlager, das sehr viel populärer war als das der Hamas, in dem es aber nicht so sehr um diese sozialen Fragen auch ging, sondern eher um den Spaßfaktor und um sozusagen den nationalistischen Ton oder Anspruch. And so to quickly summarize this point, essentially, when people decide to take action, as humans they decide to act in groups. And when they decide to act in groups, there are three things that they consider. The first thing they consider is whether any public benefit would come from this group. The second thing they consider is whether it should be a group that they create or whether it should be a group that they join. And most often, people decide to join other groups and not create their own groups because it's a higher risk to create your own group. And the last thing is that organizations that have existed for a longer time, the 1% of organizations that were capable of lasting 10 years, are the ones that are going to bring in most of the people who want to join these groups to achieve a public good, if people agree on what that public good is. So that was long, sorry. Also wenn sich Menschen entscheiden zu handeln und dies also organisiert in Gruppen zu tun, dann gibt es meistens drei Aspekte. Das eine ist, gibt es sozusagen einen öffentlichen Mehrwert, öffentliche Benefits, die aus dieser Gruppe und Organisation entstehen können. Die zweite Frage ist, gründen Sie selber eine neue Gruppe oder schließen Sie sich einer Gruppe an, die bereits existiert? Und die dritte Frage habe ich leider nicht richtig. I didn't understand your third point very well. So it's only 1% that make it to the 10 years of new organizations? Well, 1% of organizations last beyond 10 years. Mm-hmm. And usually those that last beyond 10 years are mm-hmm. capable of recruiting the majority of people who mm-hmm. fall back. Mm-hmm. Also es gibt nur sehr wenige, nur 1% der Organisationen, die gegründet werden, die sich tatsächlich mehr als 10 Jahre halten. Und diese 1% sind die Gruppen, die es schaffen, neue Leute zu rekrutieren, die sich eben engagieren wollen. Okay, and now I'm going to apologize, but I have to speed up because this talk is going to take twice as long since there's translation. So I'm going to go through the next two parts very quickly. Er versucht, das nächste jetzt sehr schnell zu machen, weil es durch die Übersetzung doppelt so lange dauert. Deshalb entschuldigt er sich, dass es etwas gerafft wird. Now, the Palestinian people have been entrepreneurs in the field of collective action. The three cases I'm going to mention are the revolution in 1936, the organization of the political parties that exist today, particularly those within the PLO, which happened in the 60s and 70s, and the first and second Intifada. Also die palästinensische Bevölkerung sind Unternehmer im Sinne des öffentlichen, des zivilen Widerstands. Und es gibt da verschiedene Phasen, die er nennen möchte. Die erste ist 1936 gewesen mit dem ersten Widerstand, dann mit der Gründung der PLO in den 60er Jahren und schließlich mit den beiden Intifadas. So, in 1936... Palestinians led one of the longest strikes, and during that revolution, the main instigators, the main actors that were working on it prior to 1936 were Palestinian youth largely based in urban areas, and they were politically active, politically aware. Many of them were educated, many of them wrote in the national newspapers, and This group, you can translate that. Also der erste Fall ist der lange Generalstreik von 1936 und die anschließende Revolution, die sich weitgehend auf palästinensische Jugendliche gestützt hat. Und zwar waren das städtische Jugendliche, oft auch sehr gebildete Jugendliche, die zum Beispiel in den nationalen Zeitungen geschrieben haben und die sich eben politisch engagiert haben und organisiert haben. And they played a key role in, if one analyzes the 10 years before that revolution, they played a key role in changing the discourse from one that sought the negotiations or acceptance or diplomatic solution with the British to a discourse that was more nationalistic and more opposed to the British and the Zionist goals. Und wenn man die 10 Jahre, die sozusagen zu dieser Revolution hingeführt haben, analysiert, dann haben eben diese Jugendlichen eine ganz große Rolle dabei gespielt, den Diskurs zu verändern, hin von dem Verhandeln mit der britischen Besatzungsmacht hin zu einem eher stärkeren nationalistischen Diskurs des Widerstands. And here, when I speak about youth, just to put a framework, I'm speaking about people between the ages of 18 and 30. Mit Jugendlichen meint er hier Menschen zwischen 18 und 30. Also junge Menschen. Now, this group of people, this group of mobilizers, and the role they played in changing the discourse, the collective action that happened. If you look at Palestinian society at that time, the amount of groups, the amount of collectives that were forming, was happening at a higher and higher rate. And this is substantiated by a list of newspaper articles and a list of people's diaries in the archives. However, when specifically this revolution is discussed, the 1936 revolution, these actors, these agents, are not mentioned at the fore. And it's because when things broke out, they weren't at the fore. Also wenn man jetzt diese 10 Jahre vor der Revolution analysiert, dann kann man sehen, wie diese Aktivitäten dieser jungen Menschen zugenommen haben, wie sich das ausgedrückt hat in immer mehr Zeitungsartikeln und Ähnlichem. Aber im öffentlichen Diskurs werden sie kaum betrachtet. Und das liegt daran, dass sie, als die Revolution ausbrach, eigentlich nicht in deren Frontlinien zu finden waren. Those that when the revolution broke out, that were at the fore of it, and by at the fore, I mean those who were viewed as its leaders, those who, let's say, political history remembers, and those who were decision makers, are number one, the family or tribal-based leadership within the different cities. Als die Revolution schließlich ausbrach, waren diejenigen, die an der Vorfront waren und die als Führung und als Entscheidungsträger wahrgenommen wurden, hauptsächlich die Leute, die ihre Basis in Familien- und Stammesmachtstrukturen hatten. And secondly, it was the rural actors, rural agents, Palestinians who were from rural areas, who were actually militarily those who constituted the larger aspects of both the protesters and of those who began taking military action, who began acting as militias later on during that revolution. Und zweitens war es eben nicht die städtische Jugend, sondern es war vor allem die ländliche Bevölkerung, die dann in dieser Zeit tatsächlich die, den militärischen Widerstand entwickelt hat. And actually what happened was that those, the youth who played the role in changing the discourse and who were mobilizing, their groups disbanded. Many of them ended up joining political parties that already existed and were based mostly outside of Palestine. And those who were the leaders at that time began having strife. There was a lot, what history doesn't mention is the two collective, the Palestinian large families who had large swaths of land, began, you know, confronting, and there were clashes between them and the rural leaders at the time. And there are a lot of cases in this that if one goes back in the archives, you see, you hear a lot about these clashes. Was largely economic-based, class-based, and that was one of the main reasons, kind of like the issues we have today, that this revolution fell apart. One of the main reasons, but the, not, you know, the central reason was, of course, British repression and the imbalance of power that existed at the time. Im Gegensatz dazu haben sich viele der, dieser Gruppen von aktiven jungen politischen Menschen aus den Städten in dieser Zeit aufgelöst und die Aktivisten haben sich zum ganz großen Teil dann bereits bestehenden politischen Parteien angeschlossen, die oft auch also keine rein palästinensischen waren oder außerhalb von Palästina basiert waren. Und das eigentliche politische Geschehen spielte sich dann mehr ab eben im ländlichen Bereich und wurde von Familien, also großen Familien geführt und es gab dann auch weitergehende Konflikte zwischen den großen palästinensischen Landbesitzern und den revolutionären Leuten. Also viel dieses diese Auseinandersetzungen basierten auf Klassenunterschieden und das ist auch ein Grund, warum diese Revolution dann letztendlich geendet hat, aber eben nur ein Grund, der Hauptgrund war natürlich die Repression durch das britische Besatzungssystem. Now, similar dynamics of every new generation of Palestinian people had similar dynamics where you would have, and in summary, in the early 60s, collectives of people, collectives of groups forming as the situation began to deteriorate around them. Even Mahmoud Abbas Abu Mazen in his autobiography indicates that as a refugee in Syria, he and a group of his friends formed a collective group of Palestinians and they were working on assisting the Palestinian people and eventually they wanted to begin to struggle against the occupation, but they were subsumed by the then rising Fatah Party. And that's a juncture in Palestinian society that certain parties, particularly in the 50s and 60s after the Intifada, began forming and coalescing. And although many people were trying to create bodies that represented Palestinians, the Palestinian people to fight the status quo, only a few, only a handful survived that period. Und dieses Phänomen hat sich eigentlich mehrfach wiederholt, dass eben vor allem junge Leute versuchen, aktiv zu werden, Gruppen zu bilden, sich zu organisieren. Also selbst Mahmoud Abbas beschreibt in seiner Autobiografie, wie er in den 60er Jahren in einem Flüchtlingslager in Syrien anfing, politisch aktiv zu werden, sich mit seinen Freunden zusammen organisiert hat, um gegen die Besatzung zu kämpfen und diese kleinen Gruppen dann aber sich schließlich aufgelöst haben in der Fatah. And the, something after that generation of leaders, who those who were created and came to power as political parties failed, particularly in Lebanon, lost in the early 80s and moved outside of the periphery of Palestine, these collective bodies began forming in the Palestinian territories occupied in 1967. And this, there's a lot of research that shows how these groups formed, whether workers' unions and so forth. And you had the first intifada. Und diese Organisationen in der palästinensischen Diaspora haben letztendlich gescheitert, vor allem im Libanon, wo eben der palästinensische Widerstand dann in den 80er Jahren vertrieben wurde. Und das neue Feld der Organisation ist dann sozusagen, hat sich verschoben in die besetzten palästinensischen Gebiete, die 1967 besetzt wurden und schließlich zur ersten Intifada Ende der 80er geführt. Now, I'm going to get to today and speak quickly about what we're having now in the Palestinian territories. The older generation of the Palestinian leadership is currently failing in achieving the Palestinian people's political goals. Die, er kommt jetzt noch kurz dazu zu reden, was wie heute die Situation ist. Es ist so, dass die ältere Generation der politischen Führung versagt, ihre Ziele nicht erreichen kann. And consequently, you're seeing in all of the locations where Palestinians exist, the new formations of these collective bodies, small bodies, whether it is in the villages that practice popular resistance against occupation, whether it's in cities and groups that are seeking to reform the Palestinian leadership, whether in refugee camps, whether in the diaspora, these collectives, groups of 5 to 10 Palestinians usually, sometimes larger, particularly if they're using Facebook, they're beginning to form again, and their formation is accelerating. In der Konsequenz sieht man heute überall da, wo Palästinenser sind, eben genau diesen Prozess, dass sich Leute zusammenfinden, organisieren in kleinen Gruppen, sei es in den Dörfern, sei es in den Städten oder sei es auch in der palästinensischen Diaspora. Es bilden sich sozusagen Kerngruppen von Menschen, die gemeinsam aktiv werden, meistens 6 bis 10 Leute, ein paar mehr, wenn sie Facebook benutzen. And the research I'm conducting empirically proves this. Und die Forschung, die er macht, zeigt, dass es tatsächlich der Fall ist. The question is this new momentum in collective action going to reach a tipping point? And when it does, is it going to succeed, or are we going to have a repetition of what happened in the first Intifada and the second Intifada in the 1936 revolution? Und die spannende Frage ist jetzt, ob diese sich herausbildende Bewegung diesmal sozusagen ihren Höhepunkt erreichen wird, wo sich eben mehr daraus bildet, oder ob sich dieselben Sachen wiederholen werden wie 1936 und in den beiden ersten Intifadas. And here, what we have to do as Palestinian youth, what we are seeking to do, is to understand what were the main failures of collective action that happened in previous cases. And we'll notice that there are 5 main culprits. Das heißt, Ihre Aufgabe als die junge palästinensische Generation ist, zu analysieren, was in den vorherigen Versuchen von 1936 bis zur zweiten Intifada falsch gelaufen ist. And let me repeat the importance of this point. The Palestinian people right now are at a precipice, at a time in which there's a political vacuum that will have to be filled one way or another by an actor and by an uprising. And this can either be done right, or we can have another 20 years before a new generation comes up and decides to try again. Das heißt, Sie sind jetzt in der Situation, wo ein Vakuum gefüllt werden muss von einer neuen Bewegung und einem neuen Aufstand. Und wenn Sie es jetzt nicht hinkriegen, dann heißt es, dass 20 weitere Jahre vergehen, bevor die nächste Generation den nächsten Versuch machen kann. The first mistake that happened in past examples of trying to expand and unite collective action was the failure to establish an organized structure for these bodies that followed a specific set of rules. Der erste Fehler, der dazu geführt hat, dass eben dieser Widerstand sich nicht ausweiten, organisieren und vereinheitlichen konnte, war, dass es nicht dazu gekommen ist, eine organisatorische Struktur zu bilden, die eben bestimmte Vorgaben machen konnte. And what this led to was that it was easy to eventually fragment the different fighting parties, the different large-scale collective action bodies that were leading, whether on social classes or on political and ideological differences. Und das hat es einfach gemacht, diese Bewegung zu fragmentieren und damit, sei es aufgrund von sozialen Faktoren oder ideologischen Faktoren. The second was that there was a lack of strategy and focus in how they mobilized and chose their actions. Der zweite war, dass es einen Mangel an Strategie und Fokus gab, mit der die Aktionen organisiert wurden. The third was that they didn't figure out and weren't capable of maintaining or had a plan for maintaining the resources needed to allow them to sustain themselves and achieve successes. Der dritte war, dass sie keinen Plan hatten, wie sie sich die Ressourcen verschaffen könnten, um ihre Aktionen aufrechtzuerhalten. Now, at this moment, you have Palestinians in the West Bank and Gaza, and in 1948 in Israel and in the diaspora, organizing different actions. There's a group, people I know who are working on reforming the Palestinian leadership by elections for the PLO, the Palestinian Liberation Organization, to have a new Palestinian National Council. Im Moment gibt es in der Westbank, in Gaza, Israel und auch in der Diaspora eine Gruppe von Menschen, die versuchen, darauf hinzuarbeiten, dass es neue Wahlen für die PLO gibt, damit eben diese sich erneuern und neue Strategien entwickeln kann. The last time the Palestinian National Council had its members change significantly was 1988, the year I was born. Das letzte Mal, dass die PLO wirklich größere interne Änderungen hatte, was jetzt die Vertreter angeht, war 1988, das Jahr, in dem er geboren wurde. The second group of activists, people who are coordinating collective action, are focusing on civil disobedience, disrupting the status quo. Die zweite Gruppe, die versucht, kollektive Aktionen zu organisieren, fokussiert sich auf zivilen Widerstand. These groups are at their very preliminary stages, but they have and are achieving some small, very small successes. Diese Gruppen sind noch an ihrem Anfang, aber sie haben bereits einige kleine Erfolge zu verzeichnen. The third group, or groups, particularly those in the diaspora, are working on what's known as the Boycott, Divestment and Sanctions Campaign, which is a campaign to make Israel, to sanction Israel's economy, so that Israel can stop violating human rights. Die dritte Form von Gruppen arbeitet vor allem in der Diaspora an der BDS, also der Boycott, Divestment und Sanctions Kampagne, die darauf abzielt, Israel sozusagen ökonomisch dafür zu bestrafen, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt. The last group are those that are organizing within the existing political parties, whether they be Fatah, Hamas, the PFLP, to reform these parties from the inside. Die vierte Gruppe versucht in den verschiedenen Parteien Fatah, Hamas, PFLP von innen heraus Reformen herbeizuführen. Now, the question I believe we face as Palestinians today is that if you notice what these actors of collective action are working on, they're the things that we mentioned as ways to break down Israel's control, Israel's power. Focusing on the economy through boycott, divestments and sanctions to isolate Israel and to create an incentive for Israel to end the occupation. Because right now the occupation is profitable for Israel. Disrupting the occupation, which is in a sense by, for example, people who find a way to close the main routes between settlements and, let's say, Israel's coast, so that the trade, the produce that goes from the settlements to the coast is stopped, making the occupation more costly for the Israelis. those who are working on reforming the Palestinian political dynamic, all of them are pursuing important goals that would lead, if done correctly and strategically, to broad-based collective action that would, let's say, weaken Israel at a minimum. Und all diese Gruppen arbeiten mit den verschiedenen Mechanismen, die er anfangs beschrieben hat. Also sei es jetzt die Gruppen, die versuchen, einen wirtschaftlichen Druck auf Israel zu erzeugen über eben die Kampagne von Boykott, Divestments und Sanctions. Sei es die Gruppen vor Ort, die versuchen, die Strukturen der Besatzung zu behindern und die Besatzung damit schwieriger und kostenaufwendiger zu machen, indem sie zum Beispiel Straßen zwischen den Siedlungen und Israel blockieren, um dort den Handel zu erschweren. Oder sei es die Gruppen, die eben versuchen, die politische Dynamik in Palästina und in den entsprechenden Parteien zu verändern. All diese Gruppen sollten, wenn sie richtig arbeiten, darauf versuchen hinzuwirken, dass es eben eine breite Massenbewegung wird. And if we look at the last few years, whether it was the death by torture of Arafat Jaradat, who was tortured to death by the Israeli army, whether we look at the economic downturn that hit earlier this year and late 2012, that led to protests in the street against Salam Fayyad, or a bunch of other actions, there have been triggers that have led also the average person to decide to come to the street, and there is huge, huge frustration with the status quo. Und wir können in der letzten Zeit einige Ereignisse uns angucken, die eben da auch dazu geführt haben, dass auch normale Personen mobilisiert wurden, auf die Straßen zu kommen. Also ein Beispiel ist Folterung mit Todesfolge von Arafat Jaradat, der eben in einem israelischen Gefängnis zu Tode gefoltert wurde, oder auch die wirtschaftliche Krise in den letzten Monaten, die eben zu ganz großen sozialen Protesten in Palästina gegen die Regierung von Salam Fayyad geführt haben. Das sind Beispiele, wo Leute durch ihre Unzufriedenheit mobilisiert werden, sich auf die Straßen zu bewegen. But there are also factors within society that make any such large mobilization or collective action costly, particularly when there is nobody people can trust that would lead them to where they seek, and that by taking such action they may lose access to public services or even to income. Gleichzeitig gibt es aber auch Faktoren, die so eine massenwirksame Mobilisierung behindern. Wenn es eben keine Kräfte oder Führungspersönlichkeiten gibt, in denen die Menschen vertrauen, und wenn es eben die Gefahr gibt, dass sie durch Demonstrationen oder politische Aktivitäten auch Ressourcen, Einkommen und so weiter verlieren können. And the last thing I want to say is that there are actors who are seeking, who are educating themselves and working diligently to ensure that the next phase of the Palestinian people's struggle is strategically organized, is done well, unifies the majority of the Palestinian people in a way that would result in freedom, justice, and dignity for all. And so there is hope in that this collective action will lead to an end to the occupation. Aber es gibt Aktivisten, die versuchen, sich selber auszubilden, um in der Lage zu sein, diese Organisation in einer Weise zu beeinflussen, die dafür sorgt, dass es eben wirklich massenbasierte Proteste sind, die in der Lage sind, erfolgreich auch zu Freiheit und sozialer Gerechtigkeit zu gelangen. And one of the main indicators of the success of social revolutions, of revolutions, based on research, is what's known as a systematic international world opening, where not only does a revolution happen on the ground, but the world circumstances are such that it allows for this process to build up, not to be shut down directly. If you look at the time in which the Tunisian and the Egyptian revolutions happened, then they happened when the world was going through an economic downturn, when most countries around the world were focused on, at least countries that would have had interest in stopping these revolutions, were focused on other issues. What I'm trying to say is this: as Germans, as people living in Germany, you play through your actions or the actions of your governments and the policies of your government a direct role in sustaining the status quo that exists in Palestine. And it is your responsibility, as there are people fighting for principles that you all hold dear, freedom, justice, and dignity, the principles that led many of you to bring down the Berlin Wall, there's also responsibility, a value-based responsibility, for you to take action to at least ensure that when Palestinians mobilize and organize themselves, Israel does not get away with arresting, murdering, and shutting down their political activity. So keep that in mind, and thank you very much for your time. Sorry it took so long. Er möchte als letztes noch sagen, dass dieses Ganze nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern in einem internationalen Kontext. Die Situation, wo die arabischen Revolutionen in Ägypten und Tunesien erfolgreich sein konnten, war eine Situation, in der es international eine Wirtschaftskrise gab und in der entsprechend andere Länder, die ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Status quo in diesen Ländern hatten, anders beschäftigt waren. Was er damit sagen will, ist, dass es auch eine Verantwortung der internationalen Zivilgesellschaft gibt und dass wir hier in Deutschland auch einen Einfluss haben, weil es auch unsere Politik ist, die den Status quo in Israel und Palästina und der Besatzung aufrechterhält und dass wir deshalb auch verantwortlich sind, einzugreifen, dafür zu sorgen, dass wenn Sie in Palästina demonstrieren und Widerstand leisten, Israel nicht so einfach Sie unterdrücken und Ihren Widerstand brechen kann. Ja, herzlichen Dank unseren Gästen und besonders auch herzlichen Dank für die Übersetzung. Applaus